Jungs, was geht ab? Als Sklave oder was? Ab geht er, erst liegt er, dann steht er. Weißt du, ist korrekt, oder? Ganz klar. Geht schon, oder? Und weiter geht's. Geht schon, oder? Hey, Jungs, was geht ab? Als Sklave oder was? Geht schon, oder?